Ey, Dicker, ich bin ein Döner und ich fresse mich selber. Ha, ha, ha. Ich bin ein Döner. Ich bin ein Döner und mich gibt es auch aus der Tube. Ich bin Döner aus der Tube wie Zahnpasta. Ha! Dicker, mach mal lauter, die Döner wollen auch Musik hören. Yeah.